Es gibt einen Staat mitten in Europa. Dort ist die Lüge offiziell. Dort ist die Erde immer noch eine Scheibe. Und wer die Wahrheit sagt, ist kriminell. Ein ganzes Volk wollen sie umerziehen. Mit uns gelingt ihnen das nie. Sie nennen unsere Großväter Verbrecher. Doch die wahren Verbrecher, die sind sie. Das Singen von Liedern ist verboten. Und für ein Abzeichen sperren sie dich gleich ein. Es ist genau wie früher bei den Roten. Aber es wird nicht lange mehr so sein. Ja, es wird nicht lange mehr so sein. Ja, es wird nicht lange mehr so sein.